Von Theodor Adorno stammt der Gedanke, dass mit der Zeit gewisse Werke der Vergangenheit uninterpretierbar werden. Dann nämlich, wenn die Bedeutung der entsprechenden Schriftzeichen in späteren Epochen nicht mehr zweifelsfrei feststeht, das ist ein Problem, mit dessen Lösung die Musikwissenschaft sich seit langem beschäftigt. Das Gegenteil davon, dass Werke zu bekannt sind, dass aus ihnen, wie Hegel einmal sagt, alles heraus ist, ist bisher kaum ein Thema für die Musikwissenschaftler gewesen. Uninterpretierbar, das heißt natürlich nicht unspielbar, ist auch nur tendenziell zu verstehen. Der Grund ist hier schwerer einzusehen und enthüllt sich nur in einer Besinnung aufs Wesen der musikalischen Reproduktion überhaupt. Deren Problem lässt sich pauschal folgendermaßen umreißen. Der Text eines Musikstücks entsteht, indem ein inspirierter, ganz undinglicher musikalischer Moment des Komponisten in einer Niederschrift fixiert, verdinglicht wird und darin gewissermaßen erstarrt und verstummt. Der Interpret muss nun nicht nur die Zeichen entziffern können, sondern bei strengster Wahrnehmung aller Textansprüche sie so zum Leben erwecken, dass der Augenblick des Erklingens dem Ursprungsmoment ähnlich wird, dessen einmalige Aura zurückruft. Anders wäre doch wohl kaum von schöpferischer Interpretation, von Nachschaffen zu reden. Bei großen Konzerterlebnissen wird die höchste Zustimmung und Ergriffenheit etwa in die Worte gekleidet: Ich hörte das Stück wie zum ersten Mal. Und gerade diese Zeitbestimmung ist das hohe Ziel des Nachschaffenden. Aus den erstarrten Buchstaben des Textes, den Geist sozusagen, den feurig flüssigen Urzustand des einen Moments vor der Niederschrift wieder erstehen zu lassen. Wie selten das auch erreicht wird, es bleibt das Ideal. Man darf nun behaupten, dass dies Ideal umso ferner rückt, je mehr ein Stück in aller Ohren ist. Dazu gehören gewiss auch die Ohren der Interpreten. Unzählige Aufführungen haben sich da zu einem »Man spielt es ebenso« zusammengeschlossen, die das Stück wie ein Lack umschließen. Wie soll zum Beispiel bei einer Darstellung von Mozarts »Eine kleine Nachtmusik« noch einmal jenes »zum ersten Mal« erscheinen? Ist es nicht immer schon das x-te Mal? Hier liegt der Grund dafür, dass dieses und andere Werke gleichen Schicksals heute in Konzerten fast schon gemieden werden, während sie sich auf dem Medienmarkt mehr denn je behaupten. Signale drohender Uninterpretierbarkeit sind nicht nur die Unlustgefühle des In- und Auswendigkennens, sondern etwa auch ein »Es ist doch immer wieder nett zu hören«. Es hat den Anschein, als sei in solchen Stücken nichts mehr neu zu entdecken. Das improvisatorische Element der Darstellung kommt abhanden. Es besteht darin, dass, obwohl der Darstellende doch gewiss den Verlauf genau kennt, er gleichsam doch nicht vorher weiß, wie wirklich es weitergeht. Das heißt, in der höchsten Aufmerksamkeit und mit wirklichem Erstaunen darauf reagiert, wie sich das Gleiche immer anders und immer neu ereignet, statt dass eine Darstellung am Schnürchen oder wie auf Schienen läuft. Man kann nun stellenweise genau hören, dass die Interpreten, auch die von hohem Rang, sich nicht mehr genug wundern. Nehmen wir etwa eine Stelle aus dem Finale. Hier hören wir einen Schluss auf dem Dominant-Sept-Akkord von G-Dur. Doch dann geschieht ein Einspruch. Das Steuer wird ganz unvorhergesehen herumgeworfen, und es geht nun in S-Dur weiter, statt in G-Dur. Hören Sie hier etwa die Academy of St. Martin in the Fields unter Neville Marimer. Man darf hier feststellen, dass infolge der fehlenden Pause der forte Einspruch nicht genügend zum Vorhergehenden kontrastiert, aber erst recht, dass dann zu schnell, zu selbstverständlich, zum Themeneinsatz in Es-Dur fortgeschritten wird, der ja nun wirklich alles andere als das Erwartete bringt. Ein winziges Mehr an Zeit in der Pause vorher, ein mikrozeitliches verwundertes Einhalten hätte den Ausdruck hier gerettet. Es-Dur wäre schon dadurch als ein Novum erschienen. Karajan mit den Berliner Philharmonikern setzt in seinem entfernteren Klang zwar stärkere Kontraste, zählt aber gleichfalls die Pause danach genau durch. Auch bei ihm kommt der Einsatz metronomisch richtig und eben darum zu bald. In vielen heutigen Mozart-Aufnahmen kann man solche Stellen nachweisen. Nur ganz wenige Dirigenten lassen den Pausen wirklich die Zeit, das vergangene nach und das kommende schon vorzuhören. Wenn es überhaupt ein Heilmittel gegen das übliche, rigorose Durchhalten klassischer Stücke gibt, dann könnte das nur eine Art gestischer Analyse sein, die mit subtiler Aufmerksamkeit den Ausdruck im Einzelnen nachgeht, gerade bei Mozart. Der Musikwissenschaftler Gerstenberg sprach einmal von Mozarts Instrumentalstück als einer Oper im Kleinsten. Genau das wäre bereits in den so oft dialogisierenden Themen selber zu entdecken. Jedes kleinste Detail hat seine eigene Zeittendenz. Das Werk Eine kleine Nachtmusik ist 1787 zur gleichen Zeit wie der zweite Akt des Don Giovanni entstanden, wobei sich viele Kommentatoren, wie auch Hans Ferdinand Redlich in der kleinen Partiturausgabe, die Verwunderung nicht versagen können, dass dieses Werk doch so heiter ist. Als könne ein Künstler nicht an verschiedenen Charakteren zugleich arbeiten. Eine kleine Nachtmusik gehört zur Gruppe vielsätziger Serenaden. Nach Mozarts eigenem Katalog hatte das Werk noch ein weiteres Menuett, und es bleibt vorläufig rätselhaft, warum es nur viersätzig auf uns gekommen ist. Vermutlich war es eine Auftragskomposition, doch wissen wir nicht für wen. Hören Sie nun eine kleine Nachtmusik in vier Sätzen, Allegro, Romanze, Menuetto und Rondo. Es spielt die Academy of St. Martin in the Fields unter Neville Mariner. Thank you.

Das war Mozarts Eine kleine Nachtmusik, gespielt von der Academy of St. Martin in the Fields. Meriner verbindet in dieser Aufnahme hallenden Klang und schwingenden Rhythmus. Hören Sie noch einmal seinen Beginn. In einer alten Aufnahme der 50er Jahre hebt Furtwängler ein behäbig kräftiges, rustikales Moment hervor. Dagegen sucht Karajan einen neuen Weg. Er nähert den Viervierteltakt der Grenze des Alla Breve, in dem jeder Takt nur eine Doppelschwingung hat, und zwar durch ein rascheres Tempo. Alles wird nun leichter, weniger akzentuiert, ein mehr verwehender, sozusagen davoneilender Klang, wie es so sehr einer nächtlichen Freiluftmusik entspricht. Im Seitensatz stellt sich dann, dringender als zu Beginn, die Frage der Wiederholung, wie bei den Pausen. So gehört auch die Gestaltung der klassischen Wiederholungen im Kleinen und im Großen zu den für viele Interpreten kaum lösbaren Problemen. Natürlich, man kann das Thema einfach nochmals kaum unterschieden spielen, so wie vorher. Hören Sie hierzu Meriner mit der Academy of St. Martin in the Fields. Aber in der Musik ist dasselbe eben nie dasselbe, wenn es noch einmal kommt. Und Reflexionen darüber, wie sich eine Gestalt auch bei wörtlicher Wiederholung wandelt, stellen offenbar nur wenige Musiker an. Zu ihnen gehört Karajan mit den Berliner Philharmonikern. Er lässt die sich wiederholenden Motive im rascheren Tempo etwas leiser spielen, deutet also gleichsam eine Entfernung an, und sogleich stellt sich die Assoziation eines großen Raumes ein, eines nächtlichen Gartens etwa, in dem die Musik zwischen Vorder- und Hintergrund fluktuiert. Die musikalische Strömung, die bei Karajan so leicht das Hören trägt, kommt auch im Andante heraus. Das liegt dort an einem gleitenden Legato, das offenbar vom Romantischen aufs Klassische zurück übertragen wird, ohne dass es sich hier als Stilbruch aufdrängt. Achten Sie auf das Forte bei der Thema Wiederholung. Marian zeigt hier in seinem dichten Legato, wie auch in anderer Hinsicht, die Linie seiner musikalischen Abstammung. Es bestehen einige Parallelen zu Furtwängler. Allerdings bekommt der Satz in dessen Darstellung infolge des mehr gezogenen Tempos einen Zug des Elegischen, der untergründig der Heiterkeit der Oberfläche widerspricht. Am deutlichsten wird der Nocturne-Charakter des ganzen Werkes in jener C-Moll-Episode dieses Satzes, in dem, wieder wie über weite Entfernungen, die Violinen und die Bässe einander zuzurufen scheinen. Wieder spielt hier die Raumvorstellung eine wesentliche Rolle. Bei Meriner klingen die Instrumente gedämpft, der Klang ist dunkel. Bei Karajan herrscht dagegen, um mit einem Schubertschen Titel zu reden, Nachthelle. Die Mittellage flimmert, das Ganze nähert sich dem Impressionismus und irgendetwas davon liegt ja gewiss in der Atmosphäre dieser Musik. Am Ende dieses Satzes klingt es wohl immer wie Abschied. Keiner aber steigert den Les-Adieux-Charakter so wie Furtwängler. Nach den großen Akkorden, die verhallend im Raum stehen, lässt Furtwängler die Musik wie im Dämmer verschwinden. Hören Sie jetzt die ganze Romanze, gespielt von den Wiener Philharmonikern unter Wilhelm Furtwängler. Er vermeidet, wo nur irgend möglich, Wiederholungen von Satzteilen, um den Strom der Musik nicht zu unterbrechen. So wirkt dieser Satz, obwohl langsamer gespielt, doch prozesshafter als etwa bei Karajan und Meriner. Mit einem Hauch Brucknerscher Weite sozusagen in einem großen Atem dargeboten. Thank you. Das war der zweite Satz von Eine kleine Nachtmusik von Mozart in einer historischen Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern unter Wilhelm Furtwängler. Hören wir endlich noch ins Rondo hinein, mit dem die kleine Nachtmusik abschließt. Es entsteht ganz überraschend aus jener Nocturne-Episode des zweiten Satzes, die wir schon zitiert haben. Im Rondo wird daraus in einer jener unvergleichlichen Wendungen, wie sie vielleicht einzig Mozart zur Verfügung stehen. So geht das Rondo noch einmal ausdrücklich vom Nachtmusikcharakter aus, aber es fällt nun ein wie gedämpftes Licht herein. Merner mit der Akademie of St. Martin in the Fields, dessen Interpretation Sie eben hörten, rückt die Musik in den Vordergrund, in dem bei ihm gewohnten, eigentümlich brillanten Klang, gelegentlich mit etwas zu schweren Akzenten. Karajan dagegen lässt die Musik aus der Ferne kommen. Der Klang ist viel indirekter, die Stimmen im Mittelfeld scheinen zu flüstern. Abgesehen von den generellen Einwänden gegen das heutige Mozart-Spiel, wie anfangs artikuliert, muss man den Darstellungen Merinas und Karajans hohen interpretatorischen Rang zugestehen. Sie zeigen deutlich die beiden Perspektiven, die sich hier bieten, denn das Werk steht ja zwischen Kammer- und Orchestermusik. Deutlich ist, dass bei Merina kammermusikalisch musiziert wird, bei Karajan dagegen mehr orchestral. Bei Merina ist der Klang direkt, bei Karajan entrückter. Merinas Tendenz ist mehr aufs Detail, Karajans in seinem im ganzen zügigeren Tempo, aber auf die Totale gerichtet. Der Grund, weswegen ich Karajan hier ausgesprochen den Vorzug gebe, ist schwer greifbar, aber doch gewichtig. Nur Karajan umgibt das Stück mit der ihm angemessenen Atmosphäre. Nur bei ihm erklingt wirklich eine Nachtmusik, in der das Helle, in der von Mozart so eigentümlichen Weise das Dunkle durchdringt, wie Lichter in einem Garten. In diesem Stück trifft er die Ambivalenz des Mozartklangs. Hören Sie nun eine kleine Nachtmusik von Mozart in der Darstellung der Berliner Philharmoniker unter Herbert von Karajan.